Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Dorothea Treder. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Serie Mundarten. In 5 Teilen werden wir Schwätze, Babbeln, Schnacken. Wir erklären Ihnen, wie und wo man richtig daddelt, derblagt, galert oder wo man Russen trinkt. Sie kommen jetzt schon in Tüdel? Wir sorgen dafür, dass sich das ändert. In 5 Folgen wandern wir von Nord- nach Süddeutschland und stellen verschiedene Mundarten und die Eigenarten der Menschen, die sie sprechen, vor, darunter ein paar Blödelbaden. Heute knüpfen wir uns Kölsch, Ruhrpottdeutsch und Westfälisch vor. Übrigens unterscheiden sich die Rheinländer in ihrer Mentalität ziemlich stark voneinander. Das liegt daran, dass das Bundesland Nordrhein-Westfalen nicht historisch zusammengewachsen ist, sondern nach dem Krieg aus politischen Gründen gebildet wurde. Und jetzt die Dialekte im Einzelnen. Kölsch. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten, jetzt geht's los. In Köln wird gebubbelet, gekallet und gesungen. Bubbele und Kalle sind kölsche Wörter für Reden. Kalle leitet sich vom mittelniederdeutschen Wort Kallen ab. Bubbele, Babbele und Bebbele ist laut Ingeborg Nitt von der Akademie für Kölsche Sprach lautmalerisch gemeint. Und zwar, weil schnelles und undeutliches Reden ähnlich klinge wie Babbele, Bubbele oder Blubbern, wie man im Hochdeutschen sagt. Der Kölner babbelt also. Und er singt. Singen ist eine typisch Kölner Eigenschaft. Die Kölner singen sprechend, von hoch nach tief, mit Bauch- und mit Kopfstimme. Wenn der Lehrer Armin Fuchsius als Leiter der Kölsch AG den Dialekt unterrichtet, müssen sich seine Schüler erst einsingen. Dazu spricht er im Wechsel Och und Ne, wobei er das Och in die Kopfstimme hebt und bei Ne in den Hals rutscht. Jetzt geht's los! Wir sind nicht mehr aufzuhalten! Jetzt geht's los! Sprachgeschichtlich lässt sich Kölsch bis ins 5. Jahrhundert zurückverfolgen. Zu jener Zeit herrschten die Franken in Köln. Sie wurden Ripuaren genannt, weil sie am Rheinufer wohnten. Riper kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Fluss, Ufer. Daher zählt Kölsch zur fränkisch-ripuarischen Mundart. Diese wurde hauptsächlich im Erzbistum Köln sowie in den Herzogtümern Berg und Jülich gesprochen. Französische Einflüsse sind ebenfalls im Kölschen zu finden, weil Köln in seiner Geschichte immer wieder mal zu Frankreich gehörte. Parapluie beispielsweise ist ein kölsches Wort für Regenschirm. Das kommt vom französischen Parapluie. Französisch hatte um 1800 einen hohen Stellenwert. Wer es sprach, gehörte zu einer kulturell höher gestellten Elite. So wurden etliche Wörter angenommen. Auch der Begriff Pez oder Poz für Tür stammt aus dem Französischen. Da heißt es nämlich Porte. Die wichtigste Kölschregel aber ist die, die wir aus dem Berlinerischen kennen. Im Kölsche jüdet kie. Außerdem ersetzen die Kölner in vielen Fällen ein B durch ein V, wie beim halben Hahn, und lassen einige Endungen einfach weg. Im Laufe der Geschichte war Kölsch mal in, mal out. Momentan geht der Trend hin zum Kölschreden oder wieder Kölsch lernen. Aber das ist gar nicht so einfach. Über den Singsang haben wir schon gesprochen. Aber dann gibt's ja noch die Konjugation. Da heißt es nicht, ich komme, du kommst, er kommt und so weiter, sondern komme, du küss, he küt, mir komme, ihr küt, so komme. Woher diese unregelmäßige Konjugation kommt, lässt sich Sprachforschern zufolge leider nicht sagen. Wenigstens machen die Kölner es einem bei den Fällen einfacher. Statt dem, den, der und so weiter sagen sie einfach der. Und in einem vollständigen Satz da fragt er mich, hesse der hier sind. Wie auch immer, wer Kölsch bubbele kann, der hat das Herz auf dem rechten Fleck. Der hat das Herz auf der Zunge, sagen die Kölner. Was so viel heißt, dass der Kölner sympathisch ist. Kölsch durchdringt ja alle Bereiche des Lebens und prägt die Mentalität. Die Kölner klopfen Fremden schnell gern auf die Schulter und sagen: Bring doch eine mit, stell dich mir so an, du stehst wie die ganze Zigarren. Wer als Kölner mal in den Norden zieht, wird die Heimat eben deswegen vermissen. Lebensart. Mit Met, ist nicht das Honiggetränk Met gemeint, einstiger Trank der Götter und Germanen, sondern kurz ausgesprochen Met meint hier das Wörtchen mit. Trinkt doch eine mit also. Die Kölner trinken Kölsch, ein helles, blankes, obergieriges Bier, das aus zylindrischen Gläsern, den Kölschstangen, getrunken wird. Das Besondere am Kölsch ist nicht das Bier selbst, sondern die Tatsache, dass es zu Köln gehört und zu jeder Feier in Köln. Und davon gibt's viele. Die Kölner feiern, was das Zeug hält. Karneval hört eigentlich nie auf. Apropos, dieser Song hier ist ein typischer kölscher Karnevalssong. Wir lassen der Dom in Kölle, denn da je Hütte hin. Wir lassen den Dom in Köln, wird da gesungen. Und wenn man genau überlegt, vereint das Lied Karneval und die Kölner Kathedrale sowie das Singen an sich und erklärt schon den ganzen Kölner in ein paar Tönen. Aber Vorsicht, Kölner und Rheinländer lassen sich ungern auf den Karneval reduzieren. Vielmehr sollte man betonen, dass Kölner aus einfachen Dingen Großes entstehen lassen. Und hier ist insbesondere wieder ihr Talent zum Feiern zu nennen. Dieses aus allem was Großes machen gilt aber auch allgemein. Kulinarisches. Nehmen wir das Essen. Der halbe Hahn, könnte man meinen, ist ein halber Hahn. Von wegen, der halbe Hahn ist eigentlich nichts Besonderes. Und doch ist er etwas ganz Großes für die Kölner. Ein Kölner erklärt. Der halbe Hahn ist ein Röhrchen mit Butter und der Jode schief mit alle Holländer. Besonders gut schmeckt das Ganze mit Öllisch und einem Schlagmost. Dass der halbe Hahn für ein gegrilltes Hähnchen gehalten wurde, hat Geschichte. Einer Legende nach sorgte der Gast einer Kölner Gaststätte für das spätere Missverständnis. Er bekam ein Roggenbrötchen, worauf er sich beschwerte. Aber ich will doch bloß eine halbe Hahn. Das bedeutet, aber ich will doch nur ein halbes haben. Von wegen Hahn also. Historisch belegt ist übrigens nur der Ursprung des Begriffs im halbe Handkäse, der früher als günstige Alternative zu den teureren Käsesorten gegessen wurde. Westfälisch. Der westfälische Dialekt ist eine Antiquität. Es gibt nur wenige, die ihn sprechen, obwohl Westfalen gar nicht so klein ist. Es umfasst den Bereich von Osnabrück über Münster bis ins Sauerland. Und der Dialekt hat es verdammt in sich. Wo viele Plattdeutsch schon kaum verstehen, haben sie mit dem Westfälischen erst recht Schwierigkeiten. Der Dialekt ist so eigen wie dessen Sprecher. Zumindest sagt man den Westfalen Dickköpfigkeit nach. Zum Reinkommen einige Takte aus dem Westfälischen. Als Jesus 9 Jahr was alt, fängt Varus an zu prollen. Nu mag ich dich am Mangold in Birken, Wurzel und Ohlen. Das war Klaus Erdmann mit dem Varuslied, einer der noch wenigen westfälisch sprechenden Westfalen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Mundart hörbar zu machen und ist damit auf diversen Internetseiten vertreten. Westfälisch gliedert sich wie alle Dialekte in verschiedene Untergattungen. Münsterländisch, Westmünsterländisch, Ostwestfälisch und Südwestfälisch sind die groben Richtungen. Einmal reinhören ins Münsterländer Platt. Hier auf dem Land, auch in Lattbergen, da ist das mit der Norbeskup immer noch sau in Ordnung. Es dat wohl verfuhl Jorden al wie ihn ist. Es gibt auch ein Sprichwort, dat het ein guten Norber ist viel besser als ein wieten Freund. Dat Wort Freund ist sie nicht mit dem gebräuchlichen Freund zu verstehen, sondern es bedeutet hier Verwandten. Also ein guter Norbert ist viel besser als ein Verwandten. Was alle Richtungen gemeinsam haben, ist die Schwierigkeit. Laut Markus Denkler, dem Geschäftsführer der Kommission für Mundart- und Namensforschung in Westfalen, liegt das daran, dass die Westfalen konservativ sind. Sie haben schon immer gern am Altertümlichen festgehalten und sich nicht sonderlich gern mit sprachlichen Neuerungen befasst, ganz im Gegensatz etwa zu Kölnern und den Ruhrpöttlern. Sprachlich sind die Westfalen an den 2 A-Lauten zu erkennen, dem Hauptkennzeichen der westfälischen Dialekte. Einem hellen A wie in Hase und einem dunklen A wie beim englischen Lawn. Die 2 A's sind in den anderen niederdeutschen Dialekten zu einem Laut zusammengefallen. Hören Sie hin und achten Sie auch auf die Wörter Water für Wasser und Schlaupen für Schlafen. Ich trinke vorm ins Bett gehen immer noch ein Glas Wasser, dann schlafe ich besser ein. Das heißt, ich habe noch ein Glas Wasser getrunken und bin dann sofort eingeschlafen. Je weiter man zur niederländischen Grenze vorrückt, desto häufiger hört man übrigens diesen seltenen Dialekt. Das hat eine Untersuchung von 1938 ergeben, in der Eltern befragt wurden, ob sie mit ihren Kindern Plattdeutsch sprechen oder nur gelegentlich mit ihnen im Dialekt reden. Plattdeutsch deshalb, weil Westfälisch zu den plattdeutschen Dialekten gehört. Er hat sich nur anders ausgeprägt als andere plattdeutsche Dialekte. Das Ergebnis jener Erhebung war, dass nur im äußersten Norden und Westen, wo es mehr Dörfer gibt, mit Kindern ausschließlich Plattdeutsch gesprochen wurde. In den übrigen Gegenden wandten sich die Menschen gern den Neuerungen zu, vor allem dem Hochdeutschen. Es gibt im Übrigen auch Klänge im Westfälischen, die an Niederländisch erinnern. Das G wird dann als Reibelaut hinten in der Kehle ausgesprochen. Für Markus Denkler ist jene Untersuchung allerdings fast schon Makulatur, denn trotz allen Widerwillens gegen das Neue haben die sprachlichen Entwicklungen den Westen mittlerweile auch erfasst. Dennoch, Westfalen bleiben Westfalen. Sie gehen eigene Wege. Deshalb sind sie auch die einzigen unter den Plattdeutschsprechern, die sogenannte Kürzendiphthonge, also Zwielaute, gebrauchen. Allerdings nicht überall im westfälischen Dialektraum. Die Kürzendiphthonge sind aus einem Kurzvokal entstanden. Aus Pfeffer wird zum Beispiel Pieper, aus Kochen Kurken. Nächste Woche koche ich einen Pfefferpotast. Übersetzt heißt das, nächste Woche koche ich einen Pfefferpotast. Nicht nur bei den Kürzendiphthongen, sondern generell kosten die Westfalen ihre Dialekte ordentlich aus. Das führt dazu, dass sie sich, ähnlich wie im Plattdeutschen, das R sparen. Sprachforscher sprechen von der Vokalisierung des R. Aus Mord wird Mord. Mord. Oder das IA. IA wie bei? Kirche. Oder hier. Geh mal von den Pferden weg, sonst gibt dich das sonst einen mit. Es handelt sich um eine westfälische Umgangssprache mit dialektalen Merkmalen wie dem Vertauschen von Dativ und Akkusativ. Die beiden Fälle sind im Westfälischen zu einem Kasus zusammengefallen. Dir und dich heißt beides die, wie es das auch im Ruhrpottdeutschen gibt. Jedenfalls hat ein Westfale Schwierigkeiten, die Fälle zu unterscheiden, wenn er Hochdeutsch spricht. Fall dich nicht hin. Ein weiterer grammatikalischer Aspekt sind die Präpositionen. Ich geh nach dem Arzt. Lebensart. Dass Westfalen Dickköpfe sind, zeigt sich nicht nur in der Eigenart, sich sprachlich partout nicht weiterentwickeln zu wollen, aber angeblich muss man mit einem Westfalen auch im normalen Alltag mindestens einen Sack Salz essen. Oder zwei, bevor sie einem Freund werden. Übrigens lassen sich Westfalen nicht gerne in einen Topf werfen. Wie es verschiedene Unterdialekte gibt, nennen sie sich auch Münsterländer, Sauerländer oder Siegerländer und nicht einfach Westfalen. Der Kabarettist Harald Mewes gibt ein Beispiel für den Charakter eines Ostwestfalen. Also grundsätzlich verharrt er eher so in so einer Grundhaltung, einer ostwestfälischen Grundhaltung, wie du, so. Ne? Da stehen zwei Männer an der Straße nebeneinander, so, und sagen erstmal nix. Und dann sagt einer, na, auch ein bisschen vor der Tür. Das kann eine lange Freundschaft werden. Ne? Kulinarisches. Den Westfalen kann man trauen. Das gilt auch für kulinarische Empfehlungen wie den Potthast, auch Pannast genannt. Der Potthast ist eine Art westfälisches Gulasch. Früher wurde es Fleisch durcheinander genannt und typischerweise auf Hochzeiten serviert, obwohl es sich bei dem Fleisch ursprünglich um Schlachtabfälle handelte. Ohren, Pfoten, Schwanz und Schnauze vom Schwein wurden einige Tage in Salz eingelegt und dann in einen Topf geschmissen, woher der Name Potthast kommt. Hast steht für das gebratene Rindfleisch, das heute anstelle des Schweinefleisches hergenommen wird. Ins Potthast muss noch eine gehörige Portion Pfeffer hinein. Und fertig ist das Leibgericht eines Westfalen, das es übrigens in zahllosen Varianten gibt. Ruhrpottdeutsch. Wir sind das Ruhrgebiet. Wir im Revier. Tag auch, jetzt gib mit ein bisschen Ruhrdeutsch auf die Ohren. Mit was zum Beömmeln samt Dönikes. Bis die Tage. Ruhrpottdeutsch, Ruhrdeutsch, Ruhrgebietsdeutsch, Kohlenpottdeutsch. Wie heißt es eigentlich richtig? Für diesen Dialekt gibt es keine einheitliche Bezeichnung. Dennoch sind sich alle einig, was gemeint ist. Ruhrdeutsch spricht man von Wesel nach Hagen und von Hamm nach Duisburg. Diese Grenze ist als scharfe regionale Trennlinie zu verstehen, denn obwohl beispielsweise Duisburg und Düsseldorf Nachbarstädte sind, die nahtlos ineinander übergehen, sind die Duisburger Ruhrpottler mit niederrheinischen Einflüssen und gelten als Rheinländer niederer Art, als Niederrheiner eben. Das Ruhrgebiet ist zweigeteilt. Es gibt einen rheinischen Teil, den niederrheinischen, und einen westfälischen Teil, zu dem Dortmund gehört. Und es liegt nördlich der sogenannten Benrather Linie, die den Übergang von den hochdeutschen zu den niederdeutschen Dialekten markiert. Dialektgeografisch gehört der Pott also zum niederdeutschen Sprachgebiet. Zum heutigen Kernpott gehören laut Jan Bergrath, einem glühenden Lokalpatrioten und Ruhrpottler, die Städte Duisburg, Dortmund, Essen, Mülheim und Gelsenkirchen. Wenn über Duisburg die Sonne untergeht und sich das Abendrot auf vermooste Gleise legt. Der Ruhrpott ist ein ursprüngliches Steinkohlebergbaugebiet, über das die Menschen einst verächtlich die Nase rümpften und die Bewohner um ihre weiße Wäsche bangen mussten. Das war einmal, aber das Klischee vom Ruhrpott hat sich gehalten und die Sprache der Bergmänner hat auf die Region abgefärbt. Das Wort Kumpel, das ehemals Bergmann bedeutete, stammt beispielsweise aus jener Zeit. Die folgende Redewendung ebenfalls. So Freunde, jetzt ist aber Schicht im Schacht. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Sprache des Ruhrgebiets vor allem als Sprache der hart schuftenden Bergleute und Industriearbeiter. Da vor allem Menschen aus niederdeutschen, ostdeutschen, preußischen und polnischen Regionen angeworben wurden, prägten auch sie die Sprache des Ruhrgebiets. Aus jener Zeit stammt zum Beispiel das polnische Wort Matka für Mutter, das heute allerdings schon antiquiert ist. Oder Motek für den Hammer, den polnischen Murtek. Es wäre aber falsch zu sagen, dass vor allem die Bergmannszeit das Ruhrdeutsch ausmacht. Es ist nur ein Aspekt, der in den Dialekt einfließt. Richtig ist, dass es diese Wörter nur im Ruhrpott gibt. Glück auf und wieder wünschen wir. Glück auf, was auch immer geschieht. Neben weiteren Einflüssen aus allen umliegenden Regionen, dem Hebräischen der Juden und dem Niederfränkischen, ist der Dialekt laut Sprachforschern einfach ein Hochdeutsch mit niederdeutschen Einflüssen. Das Niederdeutsch erlebte um 1900 herum allerdings einen Prestigeverlust, während das Hochdeutsch im Kommen war. In dieser Zeit ist die Umgangssprache des Ruhrgebiets entstanden. Wer bis dato Plattdeutsch sprach, schwenkte aufs Hochdeutsche um und musste plötzlich zwischen Dativ und Akkusativ unterscheiden. Im Platt gab's und gibt's nur das Mi für mich und mir. Überhaupt haben es die Pottler mit dem Possessivpronomen nicht so. Die sagen zum Beispiel, das ist für ihr oder das ist ihm seins. Mit dem Hochdeutschen lief der Dialekt Gefahr, zu verschwinden oder sich abzuschleifen. Was die Sprecher gerettet haben, sind die Wörtchen wat und dat. Unverkennbar ruhrpottisch. Zu diesem Dialekt gehören natürlich auch Elemente aus dem Niederdeutschen, wie das als ch ausgesprochene g, wie etwa bei Tach statt Tag, die Diminution ken statt chen, also Würstgen statt Würstchen, und das wie g ausgesprochene j, womit sich der Ruhrdeutsche stark vom Rheinländer abgrenzt. Ein Beispiel. Geht's aber mit Schmackes. Schmackes bedeutet mit Kraft. Der Ursprung des plattdeutschen Wortes ist unklar. Man vermutet, dass Schmackes vom Englischen to smack abgeleitet wurde, das zuknallen oder schlagen bedeutet. Es war schon düster, als ich am Montagabend nach Hause ging. Da sah ich, wie unser Arthur noch bei Jupp in der Kneipe ging. Ich hatte Durst und mir war kalt, da ging ich rein. Lebensart. Die Pottis können mit ihrer Sprache ganz schön derb auftreten. Aber sie meinen's nicht so. Wenn sie ihrem Kumpel auf den Rücken schlagen, dann sagen sie schon mal, na, du beschmierten Pannemann. Und wenn jemand einen Hustenanfall bekommt, schlägt ihm wieder ein Freund auf den Rücken und sagt, was ist, gehst du kaputt? Kaum zu glauben, aber in beiden Fällen meinen es die Ruris richtig nett, sogar zärtlich. Ruhrpottisch, kumpelhaft eben, wie einst der Puttmalocher, die Arbeiter in der Zeche. Die Pottis sind direkt, aber herzlich und sie verstehen es, am laufenden Band zu reden. Auch mit Leuten, die sie gerade erst kennengelernt haben. Gesprächsstoff ohne Ende haben sie. Diese Art, auf Menschen zuzugehen, hat ebenfalls seine Wurzeln in der Zeit, als der Ruhrpott noch kräftig qualmte, als Solidarität überlebenswichtig war. Das Wir-Gefühl, das sich damals in der Zeche zeigte, besteht heute an Knotenpunkten, den Städten, den Vereinen und den Kulturzentren. Die Menschen, die vor über 40 Jahren den Bergbau betrieben und ihre Nachkommen, gestalten heute den Wandel des Ruhrgebietes. Man braucht nur einmal nach Essen, die Kulturhauptstadt 2010, zu fahren, um zu staunen, was dort alles aus dem Boden geschossen ist. In den letzten Jahren sind 2,5 Millionen Euro in Bauvorhaben geflossen. Unter anderem ist dort das größte innerdeutsche Shoppingcenter entstanden. Und kulturell hat der Pott auch sehr viel zu bieten. Nicht von ungefähr kommt es, dass die Stadt Essen Kulturhauptstadt 2010 geworden ist. Dennoch geht vieles, was im Pott an Fortschritt passiert, am restlichen Deutschland fast spurlos vorüber. Aber zurück zur Sprache. Ein schönes Beispiel für Aussprache und Grammatik des Ruhrpotts gibt Herbert Knebel, einer der bekanntesten Kabarettisten im Ruhrpott. Ich bin noch ganz mischugge. Nee, ehrlich, bei mir, da dreht sich das Innere praktisch nach außen. Nee, also nicht, dass ihr jetzt denkt, euer Herbert ist ja bärmlich abgestürzt. Nee, komm, so viel sau ich ja auch nicht. Ich war gestern, war ich mit den Enkeln, mit den Matzel und die Jäckerline auf der Kirmes. Hör mal, da ist aber jetzt noch der Backfisch in der Gedärme am Rotieren. Kulinarisches. Was essen die Pottis eigentlich? Früher kam viel Deftiges auf den Tisch, haben die Menschen im Pott ja ordentlich malocht. Und so Deftiges essen die Menschen im Pott auch heute noch gern. Zum Beispiel Graupensuppe. Jürgen Bergrad erklärt. Graupensuppe. Die Bezeichnung Suppe ist wohl eher etwas irreführend. Genau genommen handelt es sich um einen Eintopf, bestehend aus Graupen. Graupen, auch Roll- oder Kochgerste genannt, sind geschälte, polierte Gersten- oder Weizenkörner von halbrunder oder runder Form. Diese werden mit Möhren, Kartoffeln, Petersilie, Zwiebeln, teilweise auch mit Lauch gekocht. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten der Graupensuppe im Ruhrgebiet. Als Fleischeinlage wird entweder Speck oder Mettwurst genommen. Dann noch ein wenig Speiseöl hinzugeben, mit reichlich Salz und Pfeffer abschmecken. Und fertig ist die Graupensuppe. Ach ja, was für alle Rheinländer gilt, sie reden gern und hören ungern zu. Was eine dramatische Folge haben kann, wie der Kabarettist Konrad Beikircher in seinem Buch Et Küt wie Küt behauptet. Nach 10 Minuten Schweigen kommt es beim Rheinländer zu dramatischen Veränderungen. Pupillenerweiterung, Schweißausbruch, Atemstillstand, Tod. Diesen Podcast können Sie noch einmal nachlesen unter wissen.de/mundarten. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.